Attack. Das Liege ist, die Tür geht auf. Zuerst nur. Wie siehst du denn aus? Wie sieht der denn aus? Oh Mann, wie sieht der denn aus? Sieht mit deiner Flamme ins Kino. Hast du gerade gesehen? Du hörst mich schon. Wie sieht der denn aus? Wie sieht der denn aus? Oh Mann, wie sieht der denn aus? Yeah.